SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 10. von 25 Folgen des Romans Nachts unter der steinernen Brücke von Leo Perutz. Aus 15 Novellen besteht dieser Roman, doch sie werden nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt. Willkürlich ist diese Reihenfolge allerdings nicht, erklärt Leo Perutz in einem Brief an seinen langjährigen Verleger Paul Schollnay, sondern die einzig für ihn denkbare und mögliche Anordnung. Am Anfang steht das Rätsel, welches Vergehen hat Gott so erzürnt, dass er die Pest über die Prager Judenstadt geschickt hat? Die Antwort darauf setzt sich in den folgenden Geschichten puzzelartig zusammen, wobei nicht alle Geschichten einen direkten Anteil an der Auflösung haben. Wir beginnen heute mit der 8. Novelle. Zwei weitere Figuren der Weltgeschichte betreten die Bühne. Der Astronom Johannes Kepler und der junge Feldherr Albrecht von Waldstein, bekannt unter dem Namen Wallenstein. Es liest Felix von Manteuffel. Der Stern des Wallenstein. Gar zart war ihm sein böhmisch Hirn, konnte nicht hören, da Gläser klirren. Hahn, Hund und Katz er arrestiert, an allen Orten, wo er kampiert. Hat große Kriegsmacht zusammengebracht, dem Kaiser gewonnen manche Schlacht, tat auch viel Geld und Gut verschenken und oftmals Leut unschuldig henken. Nun muß er gehen des Todes Straßen, Hund bellen und Hahn krähen lassen. Aus einem Epitaph des Wallenstein. Johannes Kepler, der große Mathematiker und Astronom, dessen Geist die sichtbare Welt umspannte, lebte um das Jahr 1606 unter den allerdürftigsten und armseligsten Umständen in einem verfallenen Hause der Prager Altstadt, von dessen Fenstern sich ihm kein anderer Ausblick bot als der auf die Werkstätte eines Huf- und Nagelschmieds, auf eine Wirtsstube, in der betrunkene Soldaten lärmten, und auf einen Bretterzaun mit einem Tümpel dahinter, in dem die Frösche sangen. Man hatte ihm, als er nach Tycho de Brahes Tod das Amt eines kaiserlichen Hofastronomen übernahm, große Versprechungen gemacht und ihm 1500 Gulden als jährliches Relutum ausgesetzt. Aber die Versprechungen vergaß man, und das Geld blieb man ihm schuldig, wie es eben am Prager Hof der Brauch war. Und wenn er etliche Gulden als Abschlagsumme erhalten wollte, so musste er tagelang in der böhmischen Hofkammer stehen und supplizieren, und oftmals wusste er nicht, womit er am nächsten Tag seine kranke Frau, seine drei Kinder und sich selbst ernähren sollte. Auch waren die Zeiten teuer, und mit dem Herbst war, wie es Kepler in seinem Kalender für das Jahr 1606 vorausgesagt hatte, eine frühe und strenge Kälte ins Land gekommen. So war denn Kepler an einem trüben und regnerischen Novembertag wiederum oben auf dem Ratschin im Hirschgraben gewesen und hatte sich dort bei einem der kaiserlichen Wildhüter sein Deputat an Brennholz abgeholt. Das war eine Arbeit, die er selbst verrichten musste, denn er konnte sich keinen Knecht oder Bedienten halten. Seine Last war nicht schwer gewesen. Das Brennholz reichte gerade aus, den Suppentopf auf dem Küchenherd zum Sieden zu bringen und die Kammer, in der seine kranke Frau lag, ein wenig zu erwärmen. Und nun saß er in seinen vom Regen noch feuchten Mantel gehüllt, in der ungeheizten großen Stube und ließ geduldig die Vorwürfe des kaiserlichen Geheimsekretärs Hannibald über sich ergehen, der ihm vorhielt, dass die astronomischen Tabellen, denen er nach Wunsch und Willen seiner Majestät den Hauptteil seiner Zeit zu widmen hatte, noch immer nicht fertiggestellt seien. »Ihr wisst ja«, sagte Kepler, als der Hannibald seinen Sermon beendet hatte, »wie dunkel, wie verworren und wie überaus hart die Zeiten sind, und mir will's nun einmal auch nicht Butter in den Brei regnen. Ich wollte, ich müsste Sache nicht erwähnen, doch ich hoffe, entschuldigt zu sein, wenn ich sage, dass ich bei den Kammerbefehlen seiner Majestät samt den meinen hätte verhungern müssen, denn ich kann mich nicht wie das Chamäleon vom Wind nähren. So war ich, um die Ehre seiner Majestät zu schonen, genötigt, statt der Tabellen, mit deren Herstellung mich die Gnade seiner Majestät betraut hat, Prognostika anzufertigen und nichtswertige Kalender, die mir keinen Ruhm bringen werden. Aber damit habe ich mich und die meinen ernährt. Und es ist dies doch um ein weniges besser, als wenn ich seiner Majestät alle Tage mit Bitten, mit Klagen und mit Protesten beschwerlich gefallen wäre. Damit hättet ihr nichts erreicht, wäret auch nur einmal und nicht wieder vor seiner Majestät Augen gekommen, meinte der Hannibald, der dem Johannes Kepler als einem Anhänger der protestantischen Lehre nicht gar gut gesinnt war. Musst also umso eher darauf bedacht sein, fuhr Kepler ohne Verdruss zu zeigen und ohne jene Bitterkeit in seiner Stimme fort, mir und den meinen die geringe Zehrung, deren wir bedürfen, zu beschaffen. Es war nicht leicht, und um euch alles zu sagen, just heute ist solch ein Tag, an dem ich mit meinem Vermögen nicht zweier Groschen mächtig bin. Ich klage es Gott, ich baue und vertraue auf ihn, der alles ändern kann, aber in Summa, es ist ein elendes Leben. Er schwieg erschöpft, führte ein Tüchlein an seinen Mund und hustete. Seine Majestät, erklärte, ohne auf Keplers Klagen einzugehen, der Hannibald, ist auch erzürnt, weil ihr seine Befehle, was den Streit zwischen seiner Heiligkeit dem Papst und der Republik Venedig anlangt, so gänzlich missachtet habt. Seine Majestät, erwiderte Kepler, und noch immer machte ihm der Husten zu schaffen, hat vor kurzem seinen Kammerdiener, den Philipp Lang, zu mir geschickt, der redete des Langen und Breiten, ich sollte ein astrologisches Gutachten über den künftigen Verlauf und den zu erwartenden Ausgang dieses Streites anfertigen. Ich hab dem Philipp Lang mit schuldigem Respekt gesagt, ich könnt's nicht tun. Denn ein Sternkundiger, der sich vermisst, nicht nur die Bewegungen der Gestirne und ihre künftige Konfiguration, sondern auch das künftige Geschick der Menschen und der Staaten, das Gott allein vorausschaut, zu verkünden, der sich dessen vermisst, ist ein gemeiner Lügenschmied und nichts anderes. »Ich habe also zu verstehen«, stellte der Hannibald fest, »dass ihr die Astrologie, welche doch eine von alters her auf uns gekommene und tausendfach erprobte, auch von vielen Fürsten und großen Herren zu ihrem zeitlichen Vorteil, wie auch zu ihrem ewigen Heil, oftmals angewandte Disziplin und Wissenschaft ist, dass ihr die Astrologie also zur Gänze verwerft.« »Nicht zur Gänze, nein.« »Nicht zur Gänze verwerfe ich sie«, widersprach ihm Johannes Kepler. »Die Einteilung des Himmels in 12 Häuser, die Herrschaft der Trigone und was es dergleichen mehr gibt an bloßen Einbildungen und Erfindungen kleiner Geister, das alles verwerfe ich. Aber die Harmonie des Himmels, die lasse ich gelten.« »Und die Konfiguration der Gestirne, wie haltet ihr es damit?«, forschte der Hannibald weiter. »Auch die lasse ich, wenngleich mit mancherlei Beschränkungen, als einen Faktor von einiger Bedeutung gelten«, erklärte Kepler. »Denn je nachdem die Strahlen der Gestirne bei der Geburt konfiguriert sind, fließt dem Neugeborenen das Leben in dieser oder jener Form zu. Ist die Konfiguration harmonisch, so entsteht eine schöne Form des Gemütes.« »Die Astrologie, wie ihr sie darstellt«, bemerkte nachdenklich der Hannibald, »erscheint mir, wenn ich euch recht verstanden habe, als eine in ihren Grundlagen sehr veränderte, wenn nicht gar völlig neue Disziplin. Habt ihr versucht, eure Hypothesen mit den Lehren der Kirche in Übereinstimmung zu bringen?« »Verhüte Gott, dass ich das jemals tue«, sagte Johannes Kepler. »An den Streitigkeiten der Theologen will ich nicht teilhaben. Was ich sage, schreibe und tue, das sage, schreibe und tue ich als ein der Mathematik Beflissener. Die Sache der Kirche aber lasse ich ungestört.« Der Geheimsekretär des Kaisers schüttelte den Kopf. »Eure Antwort betrübt mich, Dominik Kepler, und missfällt mir sehr«, erklärte er. »Ihr führt demütige Worte im Mund, und dennoch klingt das, was ihr sagt, hochfahrend und wenig christlich. Ja, mir will's scheinen, als wäre eure Antwort boxfüßig und gehörnt. Aber es ist nicht meine Sache, sie nach dieser Richtung hin zu prüfen. Mein allergnädigster Herr hat mich zu euch gesandt, weil ihr ihm mehrfach Anlass gegeben habt, über euch erzürnt zu sein. Ich habe gehört, was ihr zu eurer Entschuldigung vorzubringen hattet, nur das und weiter nichts. Wenn ich seiner Majestät Bericht erstatte, werde ich nicht vergessen, die misslichen Umstände zu erwähnen, über die ihr Klage führt. Und somit, Dominik Kepler...« Er hatte sich erhoben und seinen Hut ein wenig zurückgestoßen. Damit hatte er dem Kepler die Ehre erwiesen, die ihm gebührte. Und nun wollte er in steifer Haltung und mit einem Ausdruck der Unnahbarkeit in seinem Gesicht zur Türe hinaus wie einer, dem man eine Beleidigung zugefügt hat. Aber Johannes Kepler hielt ihn zurück. »Ich bin«, sprach er zu ihm, »nach 5 Jahren noch immer ein Fremder in dieser Stadt. Habe mit der Noblesse dieses Landes nur wenig Umgang, kenne auch sonst nicht viel Leut von Importanz. Ist euch, Herr Sekretarius, ein junger Edelmann und Offizier bekannt mit Namen...« Er warf einen Blick auf ein beschriebenes Zettelchen, das mit einem Stein beschwert auf seinem Arbeitstisch lag. »Mit Namen Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein«, sagte er sodann. »Ist euch der bekannt?« »Die Waldsteins«, begann der Hannibal seine Erklärung, und je länger er sprach, desto mehr geriet er in Eifer. An die boxfüßige und gehörnte Antwort Keplers dachte er nicht mehr. »Die Waldsteins sind ein altes böhmisches Geschlecht, leiten sich von 2 Brüdern, Habel und Savitz, her, die im 12. Säkulo lebten, nennen sich auch Wahlstein, Wallenstein oder Wartenberg. Ich kenne ihrer 3, den auf Krinitz, Heinrich, der ist ein Ultraquist, den auf Slowitz im Rakonitzer Kreis, Ernst Johann, der hat von Geburt her nur einen Arm, und den Ernst Jakob auf Slotitz im Königgrätzer Kreis, den Reichshofrat, sie nennen ihn den Türken, weil er in seiner Jugend Gefangener des Deis in Algier war, musste dort Leinwand weben. Dann kannte ich noch einen, den Wilhelm, der saß auf dem Gute Hermannitz, auch im Königgrätzer Kreis, war mit einer Schmirsitzka verehelicht, sind beide verstorben. Aber einen Albrecht Wenzel und, wie sagtet ihr, Eusebius? Nein, den kenne ich nicht. Der Gedanke, dass es einen Herrn von altem böhmischen Adel gab, über den er nicht Bescheid wusste, ließ ihm keine Ruhe. Er setzte sich, stützte seinen Kopf mit der Hand und dachte nach. »Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein«, wiederholte er sodann, »jetzt fällt's mir ein. Ich muß den Namen schon einmal gehört, nein, nicht gehört, sondern auf einem Aktenstück gelesen haben, und das kann nicht gar lang her sein. Vielleicht, dass er ein Bittgesuch an seine Majestät gerichtet hat, und es ist durch meine Hände gegangen.« »Offizier? Sagtet ihr nicht, er sei ein Offizier?« »Hat er sich nicht kürzlich um ein Kommando bei den in Ungarn stehenden Truppen beworben? Oder um Wartegeld, solange man seiner Dienste nicht bedarf? Oder um sonst eine Rekompense für im Kriege bewiesene gute Haltung und Conduite? Mir ist, als hätte ich etwas dergleichen gelesen. Ist sein Gesuch gebührend befürwortet gewesen, hat er sich einen Empfehlungsbrief vom Onkel Reichshofrat oder von sonst wem verschafft?« Denn wenn nicht, dann schreibt der Philipp Lang, soll warten auf das Bittgesuch und legt's beiseite. »Von all dem weiß ich nichts«, erklärte Kepler. »Dieser junge Edelmann hat mir durch einen Boten ein Brieflein geschickt, in dem er mich bat, ad notitiam zu nehmen, dass sein Wunsch und seine Absicht sei, mir am heutigen Tag in Sachen des Himmels seine Aufwartung zu machen.« »In Sachen des Himmels?« wunderte sich Hannibald. »So gehört er also dem geistlichen Stande an?« »Nein«, sagte Kepler, »in Sachen des Himmels, das will heißen, dass ich den Stand der Planeten zur Zeit seiner Geburt erforschen und ihm sodann ein Prognostikon schreiben soll. Er steht, so meine ich, vor wichtigen Entscheidungen, vielleicht vor einer Wende seines Lebens, und begehrt meinen Rat.« Wer aber sich vermisst, das künftige Geschick der Menschen, das Gott allein vorausschaut, zu verkünden, der ist ein gemeiner Lügenschmied und nichts anderes. Ist es nicht so, Dominik Kepler?« spottete der Hannibald. »So ist es, ja, so ist es«, bestätigte Johannes Kepler, und er war in einen Gedanken so verstrickt und versponnen, dass er den Spott nicht merkte. Denn wer die Dinge bloß und allein aus dem Himmel vorhersagt, der geht auf keinem rechten Grund. Und wo es ihm gerät, hat es dem Glück zu danken. Mir aber gilt, mehr als jegliches Gestirn, des Menschen Natur und Neigung, sein Gemüt und seine Seele Vernunft. Dies alles aber...« Er nahm den Brief des Herrn von Waldstein vom Tisch und betrachtete ihn schweigend eine Weile hindurch. »Dies alles spiegelt sich in seiner Schrift«, sagte er sodann. »Hör ich recht«, rief der Hannibald, »ihr wollt eines Menschen Natur, seine Neigungen und sein Gemüt aus eben dieses Menschen Schrift erkennen? Dominik Kepler!« »All dies und noch viel mehr«, unterbrach ihn Kepler. »Wenn ich eines Menschen Schrift eine Zeit hindurch recht aufmerksam betrachte, so gewinnt sie Leben und spricht zu mir. Sie enthüllt mir seine geheimsten Gedanken und seine verborgenen Pläne. Ich kenne diesen Menschen sodann von Grund aus und so gut, als hätte ich in jahrelangem Umgang einen Scheffel Salz mit ihm gegessen.« Seine letzten Worte gingen im schallenden Gelächter des Hannibald verloren. »Das habe ich nicht gewusst«, rief der Geheimsekretär des Kaisers. »Bei meiner Seele, das habe ich nicht gewusst, dass man sich solch ein Zettelchen nur unter die Nase halten muss und schon beginnt es Konfessiones zu machen. Bei meiner Seele, wenn ich nicht wüsste, dass ihr ein Träumer und arger Phantast seid, Dominik Kepler, so müsste ich mich wahrhaftig davor hüten, dass euch jemals etwas, das ich geschrieben habe, in die Hände kommt. Aber sagt mir doch, was hat euch die Schrift dieses Herrn von Waldstein über ihn verraten?« »Große Dinge, Herr Sekretarius, große Dinge«, sagte Johannes Kepler. »Viel Böses, viel, was mich erschreckt hat, aber in Summa große Dinge. Er ist gar unruhig, dieser Herr von Waldstein, nach Neuerungen begierig, trachtet nach seltsamen Mitteln, um seine Pläne zu fördern, ist argwöhnisch, zu Zeiten melancholisch, verachtet menschliche Gebote, wird dessenthalben auch oftmals mit seiner Obrigkeit in Konflikte kommen, bis er gelernt hat zu dissimulieren und seine wahre Meinung zu verbergen, ist ohne Erbarmen und brüderliche Lieb. Und dennoch, seine ungewöhnliche Natur, die ihn heut nach Macht und Dignität trachten heißt, wird dereinst, wenn sie zur Reife und vollen Entfaltung gelangt, zu hohen und erhabenen Taten fähig sein. Der Tausend! Man wird von diesem Herrn von Waldstein also wohl noch hören, meinte der Hannibald. Bis jetzt hat er freilich nicht viel Redens von sich gemacht, und das alles habt ihr aus diesem Zettelchen erraten. Nun, Dominik Kepler, ich bin keiner von denen, die gelernt haben, zu dissimulieren und ihre wahre Meinung zu verbergen, und darum sage ich es euch frei heraus, dass ich das alles für Spielereien eines gelehrten Kopfes nehme. Euer Diener, Dominik Kepler, euer gehorsamer Diener. Johannes Kepler begleitete den Geheimsekretär des Kaisers die Treppe hinunter und schloss die Haustür auf. Es hatte zu schneien begonnen. Es war der erste Schnee, der in diesem Herbst gefallen war. Als Kepler wiederum in seiner Stube war, dachte er nicht mehr an den Hannibald und an das Gespräch, das er mit ihm geführt hatte. Er sah eine Schneeflocke, die an dem Ärmel seines Mantels hängen geblieben war, und betrachtete sie durch ein Brennglas. Dann griff er zur Feder und schrieb mit dem Lächeln eines, der seine Meinung wiederum bestätigt gefunden hat, auf ein Blatt Papier die Worte »Denive sex angula«, von dem sonderlichen, vielgestaltigen, aber immer sechswinkeligen Wesen der Schneesternlein. Wahrhaftig, ein unruhiger Kopf oder irgendetwas verdrießt ihn und macht ihn ungeduldig, sagte Johannes Kepler zu sich selbst, als er sah, dass der junge Offizier, der in Sachen des Himmels zu ihm gekommen war, nicht eine halbe Minute lang stillsitzen wollte, sondern erst hin und her rückte, dann aber aufsprang und in der Stube auf und nieder ging. »Ihr seid also«, wandte er sich jetzt wiederum an seinen Besucher, »am heutigen Tag 23 Jahre, 2 Monate und 6 Tage alt.« »Ja«, sagte der junge Edelmann, und er ging vom Fenster zum Ofen und streckte die Hände aus, um sie zu erwärmen, und dann erst merkte er, oder er merkte es auch nicht, dass kein Feuer im Ofen war. »Ja, Herr, und wenn ihr damit sagen wollt, dass andere in diesem Alter schon denkwürdige Taten vollbracht und ihren Namen in das Ehrenbuch der Geschichte eingetragen haben, wenn ihr das meint, so habt ihr völlig recht. Ich kann auf nichts anderes verweisen, als dass ich in Padua und in Bologna die Kriegswissenschaft studiert und dass ich mich hernach unter dem General Basta hab gegen die Türken brauchen lassen. Hab einen Bassa oder Beck in seinem Quartier ausgehoben, aber dies ist auch alles, dessen ich mich rühmen kann. Nach der Affäre von Gran habe ich den Dienst quittiert und bin sodann... Es ist nicht zu ertragen!« unterbrach er sich und presste die Hand an seine Schläfe, als verspüre er dort einen jähen und grausamen Schmerz. »Ist euch nicht wohl, Herr?« fragte Kepler. »Es ist nicht zu ertragen. Das Lärmen unten auf der Gasse«, erklärte der junge Edelmann mit einer Stimme, die jetzt nicht mehr klagend, sondern eher zornig klang. »Lasst euch, Herr, meine Kühnheit nicht missfallen, aber ich kann es nicht verstehen, dass ihr es bei solchem Lärm zu Wege bringt, in euren Büchern zu lesen und eure Gedanken zu sammeln und zu ordnen.« »Das Lärmen? Ich meine, es ist recht still jetzt unten in der Gasse«, sagte Kepler. »Der Nagelschmied hat Feierabend gemacht, und die Soldaten in der Schenke, die beginnen erst spät am Abend mit ihrem Singen, Fluchen, Poltern und Streiten.« »Ich red auch nicht von den Soldaten. Deren Lärmen bin ich gewohnt«, bedeutete ihm der junge Edelmann. »Von dem gottlosen Geschrei der Frösche red ich. Es müssen ihrer unten mehr als 100 beisammen sein. Hört der Herr es nicht?« »Ich höre es und höre es nicht«, erwiderte Kepler. »Von den Fällen des Nils wird erzählt, dass ihr Brausen und Toben die umwohnenden Menschen taub gemacht hat. Ich mein aber, die Sache ist anders. Sie sind des Lärms gewohnt, achten seiner nicht. Und so acht ich des Geschreis der Frösche nicht. Will's auch nicht gottlos nennen, denn wie alle Kreatur erheben auch sie ihre Stimme zu Gottes Ruhm.« »Wenn ich der Herrgott wär, wüsste ich mir einen besseren Ruhm, würde mich nicht von Fröschen molestieren lassen«, sagte der junge Edelmann verdrossen. »Kann den Lärm nun einmal nicht ertragen. Mag keines Tieres Stimme hören, sei es Hund, Katze, Esel oder Geiß. Es macht mir Pein.« »Nun aber zum Zweck«, fuhr er in verändertem Ton fort. »Hora ruit, es läuft die Stunde. Ich will dem Herrn seine Zeit nicht nehmen.« »So soll ich euch die Nativität stellen?«, fragte Johannes Kepler. »Nein, für diesmal nicht. Ich bin dem Herrn sehr obligiert, aber nicht der Nativität halber bin ich gekommen«, erklärte der junge Edelmann. »Ich hab an den Herrn nur eine einzige Frage zu richten. Hat morgen in der Nacht der feuertobende Mars die Herrschaft im Bereich des Wagens?« »Ist es weiter nichts? Dann kann ich euch sogleich mit Antwort dienen«, meinte Kepler. »Nein, nicht der Mars, sondern die Venus steht oder herrscht morgen in der Nacht im Bereich des Wagens. Der Mars aber, den ihr den Feuertobenden nennt, ist auf dem Weg in den Bereich des Skorpions.« »Ist es möglich?« rief auf das Äußerste betroffen der junge Edelmann. »Die Venus? Nicht der Mars? Die Venus? Es kann nicht sein. Der Herr muss sich irren.« »Nein, ich irre mich nicht«, versicherte ihm Kepler. »Die Venus, nicht der Mars. Ihr könnt dessen gewiss sein.«